Guten Abend, liebe Freunde. Ich bitte Sie nun um Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit für unsere kleine Stadt. So lautet nämlich der Titel eines Hörspiels, das ich für Sie nach dem Schauspiel Our Town des amerikanischen Dichters Thornton Wilder zurechtgemacht und inszeniert habe. Thornton Wilder ist auch in Deutschland kein ganz Unbekannter. Einige von Ihnen werden seine berühmten Romane Die Brücke von Saint-Louis-Ré und Die Frau aus Andros kennen. Jetzt sage ich Ihnen zunächst die Namen der Mitwirkenden. Das ist Dagmar Altrichter, Charlotte Kramm, Ida Ehre, Efi Gotthard, Harry Mein, Hans Mahnke, Fritz Wagner, Wolf Benneckendorf und viele andere. Sie alle und ich sind sehr aufgeregt, denn es ist eine besonders reizvolle, aber auch besonders schwierige Aufgabe, die wir uns und Ihnen gestellt haben. Der Name unserer kleinen Stadt ist Crover's Corners, im Staate New Hampshire, Vereinigte Staaten von Amerika, jenseits der Massachusetts-Linie, 42. Grad 40 Minuten nördliche Breite, 70 Grad 37 Minuten westlicher Länge. Zunächst führe ich Ihnen einen bestimmten Tag in unserer kleinen Stadt vor Augen, hätte ich beinahe gesagt. Ohren, muss ich natürlich sagen. Vor Ohren. Der Tag ist der 7. Mai 1901. Es ist die Zeit kurz nach dem Morgengrauen. Eine kleine Musik, die der Komponist Stiebitz eigens komponiert hat, wird Ihnen nunmehr helfen, die morgendlich kühle Frische besonders zu empfinden. Wir lauschen. Ah. Ja. Ach so, ich muss Ihnen wohl zunächst mal mit unserer kleinen Stadt bekannt machen und werde Sie ein wenig herumführen. Wir können uns da auf die Hauptstraße beschränken, denn auf ihr und in ihr spielt sich alles ab, was unsere kleine Stadt interessiert und damit hoffentlich auch Sie. Das wichtigste Haus an der Hauptstraße ist das Rathaus, zugleich auch Postbüro und Gefängnis. Die meisten Häuser enthalten Geschäfte, vor ihnen sind Pfähle eingepflockt, an denen die Pferde angebunden werden. Das erste Automobil wird nämlich erst in 5 Jahren hier vorbeifahren. Es wird Mr. Cartwright, unserem reichsten Mitbürger, gehören. Er wohnt jenseits der Bahn auf einem Hügel in einem großen, weißen, schönen Haus. Von den Privathäusern am oberen Ende der Hauptstraße sind 2 für uns besonders interessant. Sie liegen sich gerade gegenüber und sind auch ungefähr gleichartig. Gleich einfach und gleich solide. Beide sind zweistöckig und haben einen kleinen Nutz- und Blumengarten. Das eine Haus bewohnt Dr. Gibbs, der bekannte Arzt von Grover's Corners. So heißt nämlich unsere kleine Stadt, wie Sie sich bitte fortan merken wollen. Dr. Gibbs starb übrigens im Jahre 1930. Das erste Spital heißt nach ihm. Mrs. Gibbs ist vor ihrem Mann gestorben. Das andere Haus bewohnt Mr. Webb, der Herausgeber der einzigen Zeitung unserer kleinen Stadt, die Wacht von Grover's Corners. Damals erschien sie nur 2-mal in der Woche. Eine ganz nette Stadt. Ich meine, es ist nie jemand Besonderes daraus hervorgegangen, so viel man weiß. Die frühesten Grabsteine auf dem Friedhof oben am Berg sprechen von 1670 bis 1680. Es waren Grovers und Cartwrights und Gibbses und Webbs. Die gleichen Namen damals wie heute. So, die Musik kann jetzt aufhören. Also wie gesagt, es ist um die Morgendämmerung. Die einzigen Lichter in der Stadt brennen in einem Häuschen an der Bahnlinie, wo eine Arbeiterfrau eben Zwillinge bekommen hat. Hören Sie, das ist der Frühzug, 5.55 Uhr nach Boston. Wieder hat also ein Tag in unserer kleinen Stadt begonnen. Und da kommt Dr. Gibbs die Hauptstraße herauf, er kommt schon zurück von den neu angekommenen Babys. Und dort kommt auch Joe Crowville Junior. Er trägt die Zeitungen aus. Morgen, Dr. Gibbs! Moin, John. Ist jemand krank, Doktor? Nur ein paar Zwillinge hat es eben in der Welt gegeben. Ne? Wollen Sie die Zeitung gleich nehmen? Ja, dann gib sie her. Da gibt's was Besonderes in der Welt seit letzten Mittwoch. Ja, Doktor, meine Schullehrerin heiratet. Und zwar drüben jemand in Concord. Ach, was du nicht sagst. Na, was haltet ihr Buben davon? Nun, es geht mich ja weiter nichts an. Aber ich finde halt, wenn einer Lehrer ist, dann soll das auch bleiben. Wie geht's deinem Knie, Joe? Glänzend, Doktor. Ich hab's schon ganz vergessen. Nur wie Sie mir prophezeit haben, sagt es mir immer, wenn es Regen gibt. Na, was sagst du denn heute? Gibt's Regen? Nein, Doktor. Sicher nicht? Bestimmt. Kann man sich auch auf das Knie verlassen? Sicher. Hören Sie, jetzt kommt Howie Newsom mit seinem Milchwagen. Vorwärts, Bessie. Was ist los mit dir? Morgen, Doktor. Moin, Howie. Ist einer krank? Zwillinge hat's gegeben drüben im Pudelfeld. Zwillinge, so, so. Na, ich sage ja, unsere Stadt wird von Jahr zu Jahr größer. Gibt's Regen, Obi? Nein, Doktor, einen schönen Tag. Das verzieht sich noch. Vorwärts, Bessie. Hallo, Bessie. Na, wie alt ist das gute Vieh, Obi? Bald 17, Doktor. Bessie ist ganz durcheinander mit dieser Straße, seit die Hardys ihre Milch nicht mehr nehmen. Jeden Tag will sie trotzdem abliefern und ich muss den ganzen Weg mit ihr schimpfen. Guten Morgen, Obi. Ich glaube, ihr habt Verspätung heute. Jawohl, es ging etwas schief beim Abfüllen heute Morgen. Ich weiß nicht, was los war. Bis morgen. Alles gut verlaufen? Ja, Zwillinge. Und ich muss sagen, leicht sind sie zur Welt gekommen. Wie junge Katzen. Setz dich hin und trink Kaffee. Kinder, Kinder, Zeit zum Aufstehen. George, Becky, du kannst ja heute Morgen ausschlafen, gell? Mrs. Wentworth will um 11 kommen. Kann mir schon denken, was ist. Wieder ihre Magengeschichte. Ach, das alte Lied. Und du hast wieder nicht mehr als 3 Stunden Schlaf, Frank. Ich weiß nicht, wie das noch enden wird, wenn du doch ausspannen und dich irgendwo erholen wolltest. Es täte dir bestimmt gut. Emily, aufstehen. Willis, es ist 7 Uhr. Das war Frau Webb im Haus gegenüber. Und dann musst du unbedingt mit George sprechen. Also mit dem ist was los in letzter Zeit. Ich habe an ihm überhaupt keine Hilfe mehr. Ich bringe ihn nicht einmal mehr dazu, mir Holz klein zu machen. Ist er bockig? Nein, er fängt an zu heulen. Er hat nichts anderes mehr im Kopf als seinen Baseball. George, Becky, ihr kommt zu spät zur Schule. George. George, hörst du nicht? Ja, Papa. Wie lange soll deine Mutter noch rufen? Willis, Emily, ihr werdet zu spät kommen. Willis, wasch dich gründlich, sonst muss ich selbst hinaufkommen. Das war wieder drüben. Dort wie hier die gleichen Freuden und die gleichen Sorgen. Mama, was muss ich anziehen? Mach keinen solchen Lärm. Vater war weg in der Nacht und hat Schlaf nötig. Ich hab dir das Himmelblaue gewaschen und gebügelt. Mama, ich kann das Himmelblaue nicht aus. Sei jetzt still. Das ganze Jahr gehe ich zur Schule angezogen wie so ein scheckiger Truthahn. Jetzt sei aber vernünftig, Becky. Du siehst immer reizend aus. Oh, Mama, George schmiert mich mit Seife voll. Ich komm gleich rauf und verhaue euch alle beide. Passt mal auf. Haben Sie gehört? Ja, wir haben auch eine Fabrik in unserer Stadt. Bettdecken werden da hergestellt. Die Cartwrights sind die Fabrikherren. Die haben ein Vermögen damit gemacht. Aber jetzt weiter bei Webb. Also Kinder, nein, ich dulde es nicht. Sofort legst du dein Buch weg, Willis. Och, Mama. Also du weißt so gut wie ich dulde keine Bücher auf den Tisch. Ich will meine Kinder lieber gesund als gescheit. Ich bin beides, Mama, nicht wahr? Ich bin das gescheiteste Mädel in der Schule für mein Alter. Ich habe ein fabelhaftes Gedächtnis. Iss lieber dein Frühstück. Ich bin auch gescheit. Seht nur meine Briefmarken an. Jetzt wieder Gips. Ich will mit Vater drüber sprechen, wenn er sich ausgeruht hat. Ich finde, 25 Cent pro Woche ist genug für einen Buben in deinem Alter. Ich muss sagen, ich weiß nicht, wie du das alles ausgeben kannst. Oh Mama, ich muss einen Haufen Sachen kaufen. Ja, Erdbeereis und sowas, nicht wahr? Dafür gibst du es aus. Also ich begreife nicht, wie Becky so viel Geld hat. Sie hat über einen Dollar. Ich habe es eben nach und nach zusammengespart. Hier und da sollst du aber auch was von brauchen, mein Kind. Mama, weißt du, was ich am liebsten habe auf der Welt? Geld. Ist jetzt dein Frühstück. Das war die Schulglocke. Komm, ja, wir müssen gehen. Los, Mama. Geht nicht so langsam. Aber rennen braucht ihr auch nicht. Du Willis, zieh doch deine Hosen hoch am Knie. Halt dich grad, Emily. Und sag Miss Foster meine herzlichsten Glückwünsche. Wirst du es nicht vergessen? Nein, Mama. Du siehst wirklich entzückend aus, Becky. Heb deine Füße. Adieu. So. Jetzt wird's aber Zeit für die Hühner. Komm, put, put, put, put, put, put, put. Nein, du geh weg, du. Weg, du. Komm, put, put, put, put, put, put. Ja, was ist denn mit dir los? Zanken, zanken. Ja, das könnt ihr am besten. Na, du gehörst doch nicht mir. Na, wo kommst du denn her? Nun sei doch nicht so verschüchtert. Hier tut dir doch niemand was. Guten Morgen, Wirtel. Wirtel ist der Vorname von Frau Webb. Was macht denn deine Erkältung? Och, es geht ein wenig besser, danke. Aber ich habe Charles gesagt, ich weiß nicht, ob ich zur Chorprobe gehen soll heute Abend. Es hat nicht viel Zweck. Auf alle Fälle, Myrtle, kommst du und probierst es. Wenn es mir nicht schlechter geht als jetzt, dann komme ich wahrscheinlich. Ich will ein paar Bohnen aufhängen. Warte, ich helfe dir. Du, Myrtle, ich habe dir was zu erzählen. Wenn es nicht jemand sagen kann, dann platze ich. Na was denn, Julia? Komm, gib mir noch mehr Bohnen. Myrtle. Ist nicht ein Mann aus Boston, der mit gebrauchten Möbeln handelt, bei dir gewesen am letzten Freitag? Nein. Also du, bei mir war er. Und stell dir vor, er bot mir 350 Dollar für das alte Buffet von Großmutter Wentworth. So war ich hier sitze. Na, du wirst das Angebot doch annehmen, oder? Ach, ich weiß nicht. Ach, was du weißt nicht. 350 Dollar? Was ist denn in dich gefahren? Ja, siehst du, wenn ich meinen Mann dazu bewegen könnte, das Geld für eine Reise und eine richtige Erholung zu verwenden, dann wollte ich das Buffet ohne weiteres verkaufen. Ach, Mertl, seit ich klein war, hatte ich immer nur den Gedanken, ich möchte einmal Paris sehen. Frankreich. Ich bin wahrscheinlich verrückt, nicht? Oh, ich verstehe, was du meinst. Und was sagt dein Mann dazu? Naja, ich habe so ein bisschen auf den Busch geklopft. Ich sagte ihm, wenn ich einmal erben könnte, weißt du, auf diese Art versuche ich es ihm beizubringen, dann hätte ich gern, dass er mal mit mir irgendwo hinfährt. Ja, und was sagt er dazu? Du weißt doch, wie er ist. Seit ich ihn kenne, hat er noch nicht ein ernstes Wort mit mir gesprochen. Nein, sagt er. Es könnte ihn unzufrieden machen mit Grover's Corners, wenn er in Europa rumbäumen giggelt. Er will seine Ruhe haben, sagt er. Alle 2 Jahre macht er eine Reise nach den Schlachtfeldern aus dem Sezessionskrieg und das ist Erholung genug, meint er. Weißt du was, Julia? Wenn dieser Möbelhändler es wirklich ernst meint mit dem Kauf, dann würde ich an deiner Stelle einwilligen. Dann wirst du Paris doch noch zu sehen bekommen. Oh, weißt du, ich hätte es gar nicht sagen sollen. Nur siehst du, manchmal denke ich mir, einmal vor dem Tode sollte man doch auch ein Land sehen, wo nicht ausschließlich Englisch gesprochen wird. Danke Ihnen, meine Damen, danke, das genügt schon. So, jetzt wollen wir ein paar Stunden überspringen im Tagesablauf von Grover's Corners. Bevor wir aber weitergehen, möchte ich, dass Sie noch etwas mehr über unsere Stadt wissen. Es gibt da allerhand. Zu diesem Zweck habe ich Herrn Professor Weird von der Staatlichen Universität Boston ans Mikrofon gebeten. Er soll uns ein paar Einzelheiten unserer Vorgeschichte skizzieren. Guten Abend, Herr Professor. Guten Abend, Herr Kortner. Guten Abend. Nur ein paar kurze Hinweise, wenn ich bitten darf, ja? Leider ist unsere Zeit beschränkt. Ja. Grover's Corners, ja, also Grover's Corners steht auf dem alten archäozoischen Granit der Appalachischen Kette. Ich möchte sagen, es ist einer der ältesten Teile unserer Erde. Wir sind sehr stolz darauf. Eine Schicht von Devonbasalt durchzieht sie hier mit Spuren von mesozoischem Lehm. Außerdem ein paar anstehende Schichten Sandstein. Aber das liegt verhältnismäßig nicht sehr weit zurück, so 200 bis 300 Millionen Jahre. Auch nur so. Ja. Wünschen Sie auch die meteorologischen Verhältnisse? Sehr gern, bitte, ja. Die Niederschläge betragen 101,6, die jährliche Durchschnittstemperatur ist 43 Grad, die Sommerhitze kann 102 Grad im Schatten erreichen, die größte Kälte im Winter beträgt 38 Grad Fahrenheit. Sieh mal an. Ferner die Danke, Herr Professor, das genügt dann schon, ja? Vielleicht noch die Einwohnerzahl? Ja, innerhalb der Stadtgrenzen 2640, der Postkreis zählt noch weitere 507. Sieh mal an. Ja, Sterblichkeit und Geburtenziffer gleichen sich aus. Sie betragen nach Mark Fersens Berechnung 6,032. Danke vielmals, Herr Professor. Wir sind Ihnen sehr verbunden. Oh, bitte sehr, bitte sehr. Guten Abend. Guten Abend, Herr Professor. Und nochmals, schönsten Dank. Bitte sehr. Ja, nun vielleicht der politische und soziale Überblick. Herr Verleger Webb, darf ich Sie da vielleicht bitten? Ach, mein Mann wird gleich kommen. Er wollte einen Apfel essen und hat sich in die Hand geschnitten. Dankeschön, Mrs. Webb. Dankeschön. Charles, man wartet auf dich. Mr. Webb ist nämlich der Verleger und der Herausgeber der Wacht von Grover's Corners, unserer Zeitung, wie ich Ihnen wohl schon sagte. Tja, also, unsere Behörde besteht aus einem Ausschuss von Volksvertretern. Stimmberechtigt wird jeder Mann mit 21 Jahren. Die Frauen stimmen indirekt. Soziale Struktur, kleine Mittelklasse, vermischt mit Leuten höherer Berufsstände. Ungelernte Arbeiter 10%. Politisch kann man sprechen von 89% Republikanern, 6% Demokraten, 4% Sozialisten. Der Rest ist indifferent. Konfessionell teilen wir uns in 85% Protestanten, 12% Katholiken. Der Rest ist indifferent. Wünschen Sie noch Statistiken über Bedürftige und Geisteskranke? Nein, danke, nein. Wollen Sie persönlich noch etwas hinzufügen? Tja, Gott. Das ist eine sehr durchschnittliche Stadt, wenn Sie mich fragen. Wohl etwas gesitteter als die meisten, aber wahrscheinlich auch bedeutend langweiliger. Aber unseren jungen Leuten scheint es hier sehr zu gefallen. 90% derer, die an höheren Schulen ausgebildet wurden, lassen sich hier nieder fürs Leben. Auch wenn sie zum Studium auswärts waren an irgendeiner Hochschule. Danke, Mr. Webb, danke. Vielleicht ist zufällig noch jemand im Senderaum, der Mr. Webb noch etwas fragen möchte über unsere Stadt. Wird viel getrunken in Grover's Corners? Ja, da müsste ich ja mal erst mal wissen, liebe Frau, was Sie viel nennen. Gott, am Samstagabend, da treffen sich die Landarbeiter drunten in Ellery Greenouts Kneipe und genehmigen einen. Zum Nationalfeiertag haben Sie mich auch eingeladen. Ja, es war sehr nett. Mr. Webb? Ja, wir haben ein oder zwei Stadtsäufer, aber Gott, die leiden stets unter Gewissensbissen, wenn ein Wanderprediger durch unsere Stadt kommt. Nein, liebe Frau, ich darf wohl sagen, die Schnapsflasche ist bei uns kein Gebrauchsgegenstand. Gibt es in Ihrer Stadt auch Leute, die eintreten? Komm, hallo, für... hallo, kommen Sie doch bitte ein bisschen näher ans Mikrofon, ja, damit wir alle hören können. Gibt es in Ihrer Stadt auch Leute, die die sozialen Ungerechtigkeiten und wirtschaftlichen Ungleichheiten sehen? Oh ja, gewiss. Alle sind erfüllt davon. Und wie? Es sieht aus, als ob Sie den größten Teil Ihrer Zeit darüber diskutieren, wer arm ist und wer reich. Ja, warum tun Sie denn nichts in der Sache? Oh, wir hören sehr gern auf jeden, der dafür eintritt, dass der Fleißige und Vernünftige in die Höhe kommt und der Faule und Streitsüchtige zugrunde geht. Wir hören auf jeden. Und bis es aber soweit ist, versuchen wir im Auge zu behalten, wer sich selbst helfen kann und wen man nicht sich selbst überlassen darf. Tja, stellt noch jemand weitere Fragen? Ja, Mr. Webb. Mr. Webb, gibt es so etwas wie Kultur oder Liebe zum Schönen in Grover's Corner? Tja, sehen Sie, meine Dame, davon gibt's nun allerdings nicht viel. Jedenfalls nicht in dem Sinn, wie Sie das meinen. Natürlich, es gibt Mädchen, die Klavier spielen bei Schulfeiern, aber sie tun's nicht allzu gerne. Nein, nein, meine Dame, von Kultur ist nicht viel die Rede. Aber vielleicht ist hier die Gelegenheit, Ihnen zu sagen, wie viel Vergnügen anderer Art wir kennen. Wir sehen gern die Sonne aufgehen über dem Berg. Wir haben auch alle Interesse an den Vögeln. An ihnen freuen wir uns wie an den Bäumen und Pflanzen. Wir beobachten auch den Wechsel der Jahreszeiten. Ja, jedermann weiß etwas darüber. Aber von den anderen Dingen, Sie haben recht, meine Dame, da gibt es bei uns wirklich nicht allzu viel zu berichten. Ja, Robinson Crusoe und die Bibel und das Largo von Händel, das kennen wir alle, ja. So habe ich es ungefähr erwartet. Danke. Danke, danke, danke allerseits. Dankeschön. Jetzt wollen wir wieder in unsere Stadt zurück. Es ist mitten am Nachmittag. Alle 2642 haben zu Mittag gegessen und das Geschirr ist abgewaschen. Es ist diese gewisse frühe Nachmittagsstille. Ein Summen und Brummen von den Schulhäusern. Nur ein paar kleine Fuhrwerke am Straßenrand. Die Pferde dösen davor. Wir erinnern sich alle an so etwas. Nein, nein, nein, meine Herrschaften, es ist ja später. Später als ich dachte. Da kommen ja schon die Kinder von der Schule zurück. Hallo, Emily. Hallo, George. Einen feinen Vortrag hast du gehalten in der Schule. Eigentlich hatte ich mich vorbereitet, einen Vortrag über die Monroe-Doktrin zu halten. Aber in letzter Minute ließ mich Miss Corcoran über den Louisiana-Handel sprechen. Ich habe lange an beidem gearbeitet. Ist das nicht komisch, Emily? Von meinem Fenster dort oben kann ich gerade deinen Kopf sehen, wenn du abends die Schulaufgaben machst in deinem Zimmer. So? Du nimmst es aber verdammt ernst. Ich verstehe nicht, wie du so lange stillsitzen kannst. Also mir scheint, dir macht die Schule Spaß. Ach süß, du, ich denke mir immer, jeder muss sie durchmachen. Ja. Sie stört mich weiter nicht und außerdem die Zeit vergeht dabei. Ja. Emily, was meinst du, könnten wir nicht eine Art telegrafische Verbindung einrichten von dir zu mir herüber? Und gelegentlich würdest du mir einen Wink geben für die Algebra-Aufgaben. Ich meine nicht die fertige Lösung, Emily, natürlich nicht. Nur ab und zu einen Wink. Och, gegen einen kleinen Wink kann niemand was haben. Also, wenn du wieder einmal nicht weiterkommst, George, dann pfeifst du einfach und dann werde ich dir schon den Wink geben, nicht? Emily, du bist gescheit von Natur, glaube ich. Da kann man nichts dafür, das kriegt einer so mit. Ja. Siehst du, Emily, ich möchte Farmer werden. Und mein Onkel Löck sagt, wenn ich will, kann ich zu ihm kommen und bei ihm auf der Farm arbeiten. Und wenn ich etwas tauge, will er mir das Gut nach und nach ganz überlassen. Du meinst das Haus und alles, was dazugehört? Ja. Naja, also ich gehe jetzt Baseball spielen. Es war nett, mit dir zu plaudern, Emily. Tag, George. Guten Tag, Mrs. Webb. Wiedersehen, Emily. Wiedersehen, George. Emily, komm und hilf mir. Wir müssen noch mit den Bohnen fertig werden. Mir scheint, George Gibbs kann sich schon ganz vernünftig unterhalten. Wird langsam erwachsen. Wie alt wird George jetzt sein? Ich weiß nicht. Ich glaube mal, er wird nächstens 16 werden, was? Mama, ich habe heute einen Vortrag gehalten in der Klasse und habe eine gute Note bekommen. Du musst ihm deinem Vater her sagen beim Abendessen. Was ist das Thema? Der Louisiana-Handel. Ach, es ging wie am Schnürchen. Ich möchte mein ganzes Leben lang Vorträge halten. Mama, sind die Bohnen hier groß genug? Na, nimm lieber ein bisschen größere, wenn möglich. Mama, wirst du mir auf eine Frage antworten? Du aber ernsthaftiglich. Ernsthaft, Liebes, nicht ernsthaftiglich. Ernsthaft. Willst du, Mama? Hm. Sehe ich gut aus? Aber selbstverständlich siehst du gut aus. Alle meine Kinder sehen gut aus. Ich würde mich schämen, wenn es nicht so wäre. Ach, Mama, das meine ich doch gar nicht. Ich meine... Bin ich hübsch? Ich hab dir doch schon gesagt, dass du hübsch bist. Schluss damit. Du hast ein junges, nettes Gesicht. So was Närrisches habe ich noch nie gehört. Mama, du sagst einem aber auch nie die Wahrheit. Ich sage immer die Wahrheit. Mami? Hm. Warst du hübsch? Ja. Ja, das darf man mit gutem Gewissen sagen. Ich war das hübscheste Mädchen in der ganzen Stadt nach Mammy Cartwright. Aber etwas musst du mir sagen, Mama. Hm. Bin ich hübsch genug, um jemanden, irgendwen an mich zu fesseln? Ach, Emily, du langweilst mich. So hör doch jetzt auf damit. Du bist hübsch genug für alle vernünftigen Ansprüche. Komm jetzt und bring die Bohnen mit, ja? Oh, Mama, und die hat man aber auch gar keine Hilfe. Ach, Dankeschön, Dankeschön. Das genügt schon, meine Damen. Dankeschön. Wir müssen hier noch einmal unterbrechen. Nein, nein, danke, Mrs. Webb. Danke, Emily. Es gibt da noch einiges über unsere Stadt, was wir herausbekommen müssen. Diesmal gehen wir einen anderen Weg. Wir werden von der Zukunft auf sie zurückschauen. Die Zukunft, das ist also heute. Ich will Ihnen nicht sagen, was aus diesen beiden Familien geworden ist, die wir bis jetzt vorwiegend gesehen haben. Der Rest des Hörspiels wird Ihnen ja davon erzählen. Aber nehmen Sie einige von den anderen. Nehmen wir zum Beispiel Joe Crowell. Das war dieser Junge, der die Zeitungen austrug. Joe war ein aufgeweckter Junge. Er wurde von seiner Schule ausgezeichnet, bekam ein Stipendium an die Technische Hochschule in Boston. Da brach der große Krieg aus und Joe fiel in Frankreich. Seine ganze Ausbildung war umsonst. Unser Milchmann, Hovin Newsom, liefert noch immer die Milch an die Einwohner von Grover's Corner. Er ist jetzt ein uralter Mann, hat eine Menge Hilfskräfte und trotzdem geht er noch immer selbst mit dem Milchwagen. Er sagt, so bleibt er mit der Stadt in Fühlung. Hm? Ja, das ist auch eine Art von Tradition. Die Cartwrights werden reicher und reicher. Das Haus ist den größten Teil des Jahres geschlossen. Sie sind weg. In Miami Beach und anderen Badeorten. Sie sagen, der Winter sei hier zu kalt. Hm. Vor kurzem hat der Cartwright-Konzern übrigens mit dem Bau einer neuen Bank in Grover's Corners begonnen. Sie fragten Freunde von mir dabei, was sie wohl in den Grundstein einmauern sollten, wenn die Leute in 1000 Jahren etwa Ausgrabungen machen. Natürlich legten sie ein Exemplar der New York Times und ein Exemplar von Mr. Webbs Wacht von Grover's Corners hinein. Wir würden eine Bibel hineinlegen und eine Abschrift der Verfassung der Vereinigten Staaten und ein Exemplar von Shakespeares Theaterstücken. Was, liebe Hörer, was meinen Sie wohl dazu? Sehen Sie mal, Sie wissen, Babylon hatte 2 Millionen Einwohner und doch alles, was uns von Ihnen bekannt ist, das sind die Namen der Könige, Abschriften von Verträgen über Weizenlieferungen und Sklavenverkäufen. Und trotzdem, auch in Babylon, jeden Abend setzten sich Familien zum Abendessen hin. Der Vater kam zurück von der Arbeit und der Rauch stieg auf aus dem Kamin, genau wie hier. Ja, und sogar in Griechenland und Rom ist alles, was wir über das wirkliche Leben der Leute wissen, nur das, was wir uns aus den komischen Gedichten, aus den Komödien zusammenreimen, die sie damals für das Theater geschrieben haben. So bin ich dafür, dass wir ein Magnetophonband unseres Hörspiels, das ist eine Art Schallplattenaufnahme auf einem langen Band, in den Grundstein legen, dann werden die Leute in 1000 Jahren ein paar einfache Tatsachen über unsere kleine Stadt wissen. Außer der Atombombe und der Konferenz von San Francisco. Also, ihr Leute in 1000 Jahren, die ihr unser Hörspiel dann hören könnt, ich spreche jetzt absichtlich etwas übertrieben deutlich, damit man es eventuell wegen der Witterungseinflüsse in 1000 Jahren gut hören kann. In den Provinzen nördlich von New York zu Beginn des 20. Jahrhunderts aßen die Leute 3-mal am Tag. Kurz nach Sonnenaufgang, mittags und bei Sonnenuntergang. Jeder 7. Tag war nach dem Gesetz und von der Kirche aus ein Ruhetag und alle Arbeit stand still. Die Religion jener Zeit war das Christentum. Ich nehme an, ihr Leute in 1000 Jahren, ihr werdet auch sonst vom Christentum gehört haben. Die Grundlage der Häuslichkeit war die Ehe. Die Ehe, das war so eine Art bindende Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau, die fürs Leben dauerte. Manchmal. Das Christentum verbot streng das Töten. Aber es war erlaubt, Tiere zu töten. Und es war erlaubt, Menschen im Krieg und zur Bestrafung von Regierungswegen zu töten. Ich glaube, über Staats- und Geschäftsformen brauchen wir wohl nicht zu sprechen. Das sind die Dinge, die von den Menschen am ehesten überliefert werden. Leider, finde ich. So, ihr Leute in 1000 Jahren, so lebten wir. Aber jetzt wollen wir wieder zurück zu unserem Tag in Grover's Corners. Es ist schon einige Zeit vergangen. Es ist Abend. Hören Sie? Der Chor übt in der Gemeindekirche. Simon Stimson dirigiert. Der Tag läuft ab wie eine müde Uhr. Ich bin dich, Leiser, leiser. Jetzt hört mal, also schlagt es euch aus dem Kopf, dass die Musik nur gut ist, wenn sie laut ist. Überlasst die Lautheit den Methodisten. Ihr könnt sie doch nicht übertreffen, auch wenn ihr wolltet. Nochmal, Männer allein. Und zu Haus sitzen die Kinder bei ihren Schulaufgaben. George Gibbs denkt an seine Verabredung mit Emily Webb. Psst, Emily. Hello. Hello. Ich kann nicht arbeiten. Der Mond ist so schrecklich. Emily, hast du die dritte Aufgabe schon? Hey. Welche? Die dritte? Ja, George, das ist doch die leichteste von allen. Ich finde es nicht heraus. Emily, kannst du mir einen Wink geben? Etwas kann ich dir verraten. Das Ergebnis ist in Metern. In Metern? Wie meinst du das? In Quadratmetern. Oh, in Quadratmetern? Ja, George, verstehst du nicht? Ja. In Quadratmetern von Tapeten. Tapeten? Natürlich. Danke vielmals, Emily. Gern geschehen. Du, ist dieses Mondlicht nicht furchtbar? Dazu der Chorgesang. Mir scheint, wenn du den Atem anhältst, dann kannst du die Eisenbahn hören auf ihrem Weg nach Contacook. Hörst du? Was du alles hörst. Ich glaube, ich gehe hinein und versuche weiterzuarbeiten. Gute Nacht, Emily, und danke. Gute Nacht, Josh. Tapeten. Danke. Bevor ich es vergesse, wer von euch kann Dienstagnachmittag kommen? Wir sollen an Fred Herseys Hochzeit singen. Heben Sie die Hände hoch. Also, gut, das wird genügen. Also wir singen dasselbe wie letzten Monat bei dem Begräbnis für Jan Traubridge. Und jetzt nehmen wir noch, soll ich meinem Gott nicht singen. Es ist eine Frage, meine Damen und Herren. Bitte bringen Sie es recht beredt. Fertig. George, kannst du mal einen Moment runterkommen? Ja, Papa. Setz dich, George. Es ist in der Minute gesagt. George, wie alt bist du jetzt? Ich? Ich bin 16. Bald 17, besser gesagt. Hast du dir schon überlegt, was du anfangen willst, wenn du nicht mehr zur Schule gehen musst? Ja, weißt du, Daddy, ich möchte Farmer werden bei Onkel Luck. Ja, traust du dir das zu, jeden Morgen früh aufzustehen? Um zu melken und das Vieh zu füttern? Und wird es dir nicht zu viel zu heuen und Holz zu hacken den ganzen Tag? Bestimmt nicht. Was meinst du, Daddy? George, als ich heute früh im Sprechzimmer war, hörte ich ein sonderbares Geräusch. Was glaubst du, was das war? Deine Mutter musste Holz spalten. Nur sieh mal deine Mutter an. Sie steht früh auf, kocht den ganzen Tag, wäscht, bügelt. Und da muss sie außerdem noch Holz hacken im Hinterhof. Das ist ihr wahrscheinlich verleidet, dich zu bitten. Sie hat es aufgegeben und tut es lieber selbst. Und du isst, was sie kocht, trägst die Kleider, die sie für dich in Ordnung hält, rennst davon und spielst Baseball. Genauso wie wenn sie eine bezahlte Dienstmagd wäre, die wir die schwere Arbeit tun lassen und um die wir uns nicht weiter bekümmern. Ja, siehst du, ich wusste ja, dass man dich nur mal drauf aufmerksam machen muss. Und da ist ein Taschentuch, mein Junge. George, ich habe mir vorgenommen, dein Taschengeld auf 30 Cent wöchentlich aufzurunden. Natürlich nicht für Holzspalten. Das soll deine Mutter von dir geschenkt bekommen. Aber du wirst älter. Ich stell mir vor, es gibt vielerlei Dinge, für die du es brauchen kannst. Und danke, Daddy. Also wahrscheinlich wird Becky finden, sie müsste nun auch mehr bekommen. Wo steckt denn bloß deine Mutter? Die Chorübung dauert doch nie so lange. Es ist erst 8:30, Daddy. Ich weiß nicht, warum sie immer den blöden Chor läuft. Sie hat nicht mehr Stimme als eine alte Krähe. Ja, ich werde es meinem Mann ausrichten. Ich bin sicher, er wird es in die Zeitung setzen. Mein Gott, ist das spät. Gute Nacht, Irma. Gute Nacht. Das war eine nette Chorprobe, nicht wahr? Du, Mirtl, sieh dir den Mond an. Was sagst du? Miserables Wetter, wirst schon sehen. Ich wollte natürlich nichts davon sagen vor den anderen. Jetzt, wo wir allein sind, wirklich, ich finde, es ist der schlimmste Skandal, von dem man in der Stadt je gehört hat. Was? Simon Stimson. Na, hör mal, Luella. Aber Julia, ein Organist an der Kirche, der trinkt und immer mehr trinkt von Jahr zu Jahr. Er war doch betrunken heute Abend. Luella, wir kennen alle Mr. Stimson und wir kennen alle die Schwierigkeiten, die er durchgemacht hat. Und Dr. Ferguson kennt sie auch. Und wenn Dr. Ferguson ihn in seiner Stellung behalten kann, dann können wir nichts Besseres tun, als darüber hinwegzusehen. Darüber hinwegsehen? Es wird ja immer schlimmer. Nein, das wird es nicht, Luella. Es ist besser geworden. Ich bin schon zweimal so lang wie du in diesem Chor und es passiert bedeutend seltener. Ach, ich gehe ungern zu Bett in einer solchen Nacht. Gute Nacht, Luella. Soll ich dich nicht begleiten, Luella? Oh, es ist ja taghell. Ich sehe schon meinen Mann mit finsterer Miene unter dem Fenster stehen. Man könnte glauben, wir wären Bummeln, so tun sich unsere Männer. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Guten Abend, Frank. Wir hatten es nett heute Abend. Noch spät genug ist es. Wieso, Frank? Nicht später als gewöhnlich. Oh, du bleibst nur an der Ecke stehen und gackerst. Ach, sei nicht so kratzbürstig, Frank. Komm heraus und rieche einmal unsere Heliotrop im Mondenschein. Ist es nicht wundervoll? Na, was hat's heute gegeben? Was haben denn die Weiber zu erzählen gewusst? Nun, Frank, du kannst mir glauben, es gibt was uns sehr beschäftigt. Na, steht's denn wieder schlimm mit Simon Stimson? Schlimmer, als ich es je erlebt. Wie soll das enden, Frank? Ich glaube, ich weiß wohl mehr über den Fall Stimson als irgendjemand in der Stadt. Es gibt eben Leute, die nicht geschaffen sind fürs Kleinstadtleben. Na, komm jetzt rein. Na, noch nicht, Frank. Ach, ich bin so in Sorge um dich. Weswegen bist du denn in Sorge? Ich halte es eben für meine Pflicht, zu überlegen, wie du zu einer wirklichen Erholung kommen könntest. Und wenn ich diese Erbschaft bekomme, dann werde ich nicht mehr locker lassen. Nun, Julia, es hat nun wirklich keinen Sinn, immer wieder davon zu reden. Und Frank, du bist wirklich unvernünftig. Oh, du komm doch jetzt, Julia, es wird doch spät. Du wirst dich erkälten. Ich habe George ein bisschen ins Gebet genommen vorhin. Für eine Weile wirst du dich jedenfalls nicht mehr ums Holzspalten kümmern müssen. Oh, nun komm doch schon rauf. Noch etwas, Frank. Weißt du, dass Mrs. Fairchild jede Nacht ihre Haustür verriegelt? Alle Leute in ihrem Viertel tun das. Ja, das machen sie nur den Leuten in den großen Städten nach. Das ist der ganze Grund. Sie haben nichts, einen Einbrecher einzulocken. Das weiß jeder. Georgie sitzt immer noch am Fenster. Aber auch die kleine Becky hat Sehnsucht nach dem Mond. Geh weg, Becky. Es ist nur Platz für einen am Fenster. Du musst einem immer alles verderben. Lass mich doch einen Moment raus. Also schau aus deinem eigenen Fenster. Das habe ich schon getan, aber bei mir ist kein Mond. Du, George, weißt du, was ich glaube? Der Mond kommt immer näher und näher. Und es gibt dann mal eine große Explosion. Also, Peggy, du bist aber dumm. Wenn der Mond näher käme, würden es die Boys, die ganze Nacht am Teleskop sitzen, zuerst bemerken. Die würden es dir schon erzählen und alle Zeitungen wären davon voll. Du, George, scheint der Mond auch in Südamerika, Kanada und überhaupt auf der halben Erde? Ja, wahrscheinlich. Du, aber in Europa scheint er nicht, nicht? 9:30 Uhr. Die meisten Lichter sind jetzt ausgelöscht. Nein, nein, dort ist unser Polizeimann Bill Warren noch unterwegs. Sein Lämpchen leuchtet in der Nacht, er untersucht noch ein paar Haustüren der Hauptstraße. Und hier kommt auch der Verleger Mr. Webb. Er hat eben seine Zeitung zu Bett gebracht. Guten Abend, Bill. Na, Mr. Webb. Ein schöner Mond. Na, alles ruhig heute Abend? Simon Stimson schwört noch umher. Ich sah seine Frau, sie ist auf der Yacht nach ihm. Da dachte ich, suchst mal eine andere Richtung. Da kommt er ja. Ja. Guten Abend, Simon. Na, ist alles schon schlafen gegangen? Ja, ja, guten Abend, guten Abend. Ist alles schon zu Bett gegangen, Simon? Es wird auch Zeit für uns. Soll ich ein Stück Weges mit Ihnen gehen, ja? Lassen Sie mich in Ruhe, Mr. Webb. Ja, ja. Gute Nacht. Wie soll das noch enden, Mr. Webb? Naja, er hat viel Kummer gehabt. Einen Schlag nach dem anderen. Oh. Ja, richtig, Bill. Wenn Sie meinen Jungen erwischen beim Zigarettenrauchen, dann reden Sie mal ein Wort mit ihm, nicht wahr? Er hat großen Respekt vor Ihnen, Bill. Oh, ich glaube, er raucht ja keine Zigaretten oder höchstens 2 bis 3 im Jahr. Er gehört nicht zu der Horde, die sich hinterm Wäldchen trifft. Ich hoffe nicht. Also, gute Nacht, Bill. Gute Nacht, Mr. Bill. Na, nun. Wer ist denn das da oben? Myrtle, bist du... Emily! Warum bist du denn nicht im Bett? Ich weiß nicht. Ich kann noch nicht schlafen, Papa. Der Mond scheint so wundervoll. Und der Heliotrop von Mrs. Gibbs duften. Riechst du das nicht? Wie? Ach so, ja. Du hast doch nicht irgendeinen Kummer, Emily, oder? Kummer, Papa? Nein. Aha. Na, dann viel Vergnügen. Aber lass dich nur von Mutter nicht erwischen. Gute Nacht, Emily. Gute Nacht, Papa. Du, George, ich habe dir noch nie erzählt von dem Brief, den Jane Crawford von ihrem Pfarrer bekam, als sie krank war. Der Pfarrer aus der Stadt, in der sie war, bevor sie herkam. Er schrieb Jane einen Brief und auf dem Umschlag stand folgende Adresse. Es hieß Jane Crawford, Crawford Farm, Grover's Corners, Southern Country, New Hampshire, Vereinigte Staaten von Amerika. Was ist dabei komisch? Ich höre es doch noch nicht fertig. Vereinigte Staaten von Amerika, nordamerikanischer Kontinent, westliche Halbkugel, Erde, Sonnensystem, Universum, Reich Gottes. Ja, das war die Adresse. Und trotzdem hat die Post ihn zugestellt. Was du nicht alles weißt. Also geh jetzt schlafen, Beck. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, alle beide. So, liebe Hörer, der 7. Mai 1901 ist vorüber. Jetzt wird die Musik ein paar Takte spielen, ohne dass ich sie mit langen Redereien störe. Und wenn sie zu Ende ist, dann werden 3 Jahre vergangen sein. Sind Sie einverstanden mit dieser Verabredung? So, das genügt schon. Ja, die 3 Jahre sind vorüber. Die Sonne ist inzwischen mehr als 1000 Mal aufgegangen. Sommer und Winter haben die Berge ein bisschen angenagt. Kleine Kinder, die damals noch nicht einmal geboren waren, haben angefangen, richtige Sätze zu sprechen. Und eine Anzahl Leute, die geglaubt haben, sie seien noch jung und munter, haben bemerkt, dass sie nicht mehr die Treppen hinaufspringen können wie früher, ohne dass ihr Herz flattert. All dies kann geschehen in 1000 Tagen. Aber die Natur schritt auch auf andere Weise vorwärts und war erfinderisch. Eine ganze Anzahl junger Leute haben sich verliebt und haben geheiratet. Fast jeder Mann auf der Welt heiratet. Es ist schon so. In unserer Stadt macht man auch keine Ausnahme. Jetzt wird also vom Heiraten die Rede sein. Also wie gesagt, es ist 3 Jahre später, 1904, der 7. Juli, kurz nach den Abschlussprüfungen. Es ist die gleiche frühe Morgenzeit. Nur hat es diesmal geregnet. Gegossen, muss man schon sagen. Den ganzen Tag gestern hat der Regen auf der Hauptstraße ausgesehen, als ob Vorhänge hin und her geweht würden. Möglich, dass es jede Minute wieder anfängt. Ah, da, das kennen wir schon. Das ist wieder der 5.45 Uhr Zug nach Boston. Und da kommt auch Heun Jusen mit seinem Milchwagen. Und da ist Zikrobel, der bringt die Zeitung, wie früher sein Bruder. Erinnern Sie sich noch an seinen Bruder? Diese teure Ausbildung und dann alles umsonst, ja. Und jetzt kommen Mrs. Gibbs und Mrs. Webb herunter, um das Frühstück zu machen, so wie jeden beliebigen Tag. Ich brauche den Frauen unter den Zuhörern nicht zu sagen, dass diese beiden Damen täglich 3 Mahlzeiten kochen, die eine 20, die andere 40 Jahre lang und keine Sommerferien. Sie haben 2 Kinder erzogen, sie haben gewaschen, das Haus sauber gehalten und nie einen Nervenzusammenbruch. Ja, sie fühlten sich nicht einmal überarbeitet. Es ist schon so, wie einer der Dichter aus dem Westen sagt, du musst das Leben lieben, um wirklich zu leben. Und du musst wirklich leben, um das Leben zu lieben. So viel von Philosophie. Vorwärts, Bessie. Moin, Howie. Morrissey, steht etwas Wissenswertes in der Zeitung? Nicht viel. Nur, dass wir den besten Baseballspieler verlieren, den Grover's Corners je hatte. Kann man wohl sagen. Er spielt mit dem kleinen Finger den ganzen Süden von New Hampshire an die Wand. Bessie, ich werde doch noch mit jemand plaudern können, wenn ich Lust habe. Guten Morgen. Sie sind früh auf den Beinen, Bill Warren. Muss die Polizei sein. Ich muss sehen, ob man etwas gegen das Hochwasser unternehmen kann. Sie Graul hat sich darüber aufgeregt, dass George Gibbs den Baseball aufgeben will. Jawohl, so geht es. Damals nur 1984 hatten wir ein Spiel, das hieß, nicht einmal George Gibbs kommt an ihn heran. Hark Todd hieß er. Er zog nach Maine und wurde Pfarrer, war ein großartiger Ballspieler. Ja, Wiedersehen heute. Guten Morgen, Hobie. Glauben Sie, wir werden noch einmal Regen haben? Guten Morgen, Mrs. Gibbs. Ich denke, es wird sich aufhellen. Hoffentlich wird es. Wie viel brauchen Sie heute? Ich trinke 3 Milch und 2 Rahm. Ich habe doch das Haus voll Besuch heute. Meine Frau lässt Ihnen sagen, wir beiden hoffen, dass Sie glücklich werden, George und Emily. Das werden Sie auch sicher. Vielen Dank, Hovi. Sagen Sie Ihrer Frau, ich hoffe, dass sie kommt zur Hochzeit. Sicher kommt sie, wenn sie kann. Morgen, Mrs. Webb. Ach, guten Morgen, Mr. Newsom. Ich bestellte 4 Flaschen Milch, aber ich hoffe, Sie können mir eine mehr geben. Gewiss, was? Und 2 Rahmen, nicht wahr? Wir reden heute den ganzen Tag, Mr. Newsom. Sicher nicht. Eben sagte ich Miss Gibbs, dass es aufhellen wird. Ich soll Ihnen von meiner Frau einen schönen Gruß sagen und wie sehr wir hoffen, dass die beiden glücklich sein werden, Emily und George, Mrs. Webb. Sicherlich werden sie es. Dankeschön. Ich lasse auch Mrs. Newsom danken und wir hoffen, Sie alle bei der Hochzeit zu sehen. Ja, Mrs. Webb, hoffentlich können wir kommen. Das dürfen wir nicht versäumen. Bessie. So, Julia. Na, nun ist soweit. Du, der Tag ist gekommen, wo du eines deiner Küken hergeben musst. Ja. Sag nichts mehr davon, Frank. Es ist mir, als ob ich jeden Moment losholen muss. Komm, setz dich hier und trink deinen Kaffee. Der Herr Bräutigam ist oben und rasiert sich. Du, er lacht, pfeift und singt, als wenn er froh wäre, uns loszuwerden. Es klingt aber nicht sehr überzeugend. Ich muss sagen, ich weiß nicht, wie er zurechtkommen wird. Ich habe ihm doch immer die Kleider gerichtet und darauf gesehen, dass er sich warm anzog. Frank, Sie sind zu jung. Emily wird an solche Sachen nicht denken. Er wird sich nach einer Woche den Tod holen, das arme Kind. Erinnerst du dich an unseren Hochzeitstag, Julia? Oh, fang bloß nicht davon an, Frank. Ich glaube, ich war der aufgeregteste junge Mann im Staat in New Hampshire. Ich war fest davon überzeugt, dass ich einen Riesenblödsinn gemacht habe. Doch als ich dich dann in der Kirche den Gang runterkommen sah, da fand ich, du seist das hübscheste Mädchen, das ich je gesehen habe. Und dabei kam es mir vor, als hätte ich dich überhaupt nie zuvor gesehen. Da stand ich und heiratete eine vollkommen Fremde. Und was denkst du, wie mir zumute war? Sag mal, hast du Becky schon gehört? Was macht sie oben? Der erste Morgen im Jahr, wo sie nicht im ganzen Haus rumfegt. Sie hat sich in ihr Zimmer eingeschlossen. Ich glaube, sie weint. Großer Gott, die auch? Becky! Becky! Es wird ja alles kalt! Guten Morgen. Noch 5 Stunden zu leben. Wo gehst du denn hin? Schnell über den Rasen zu meiner kleinen Braut. Also bitte, George, nimm einen Schirm. Ich lasse dich so nicht aus dem Haus. Oh Mama, es sind doch nur 2 Schritte. Von morgen an kannst du dich umbringen bei jedem Wetter. Aber solange du bei uns bist, gibt's keine solchen Unvorsichtigkeiten. Bitte, dort stehen deine Überschuhe im Flur. Und hier ist ein Schirm. Oh Mama. George, tu, was deine Mutter sagt. Na, trink doch erst eine Tasse Kaffee. Es könnte doch sein, Mrs. Webb ist am Besuch um 6 Uhr morgens nicht gewöhnt. Ich bin in einer Minute wieder da. Guten Morgen, Mutter Webb. Ach, um Gottes Willen, du hast mich aber erschreckt. Komm eine Minute herein, George. Es ist ja ein Gräuelwetter. Du kannst aber nicht lang bleiben. Warum nicht? Du weißt so gut wie ich, George, der Bräutigam darf am Hochzeitstag die Braut erst in der Kirche sehen. Aber das ist doch nur ein Aberglaube. Ah, guten Morgen, George. Mr. Webb, Sie sind doch nicht abergläubisch, oder? Oh, hinter einem Aberglauben steckt oft ein tiefer Sinn. Also Millionen Menschen haben sich daran gehalten, George, und du wirst doch nicht der Erste sein, der mit dieser Tradition brechen will, was? Nein. Wie geht es Emily? Sie ist noch nicht aufgewacht. Ich habe noch keinen Ton von ihr gehört. Was, Emily schläft noch? Ist doch kein Wunder, wir waren bis in alle Nacht auf, hatten noch so viel zu nähen und zu packen. Ja. Oh, weißt du was? Du setzt dich her und trinkst eine Tasse Kaffee mit Vater Webb. Ich? Warum denn? Währenddessen gehe ich hinauf und sehe zu, dass sie nicht herunterkommt und dich überrascht. Hm. Ja, also. Ja. George, wie fühlst du dich? Oh, fein. Mir geht's glänzend. Mhm. Mr. Webb, was für ein Sinn kann in solchem Aberglauben stecken? Tja, weißt du, am Hochzeitsmorgen hat ein Mädchen so viel Sachen im Kopf. Kleider und ähnliche Dinge. Glaubst du nicht, dass es das sein wird? Ja. Daran habe ich noch nie gedacht. Ja, Mädchen sind höllisch aufgeregt am Hochzeitstag. Ich wünschte, man könnte heiraten ohne all das Drum und Dran. Glaube mir, jedermann, der das erlebt hat, hat genauso empfunden wie du, George. Aber es hat nicht viel genützt. Die Frauen haben die Hochzeiten erfunden, mein Junge. Und von da an geht's ziemlich nach ihrem Willen. All die guten Frauen, Schulter an Schulter stehen sie, um alle Welt zu überzeugen, dass der Knoten festgeknüpft sei. Aber Sie glauben doch an die Ehe, nicht wahr, Mr. Webb? Ja, natürlich. Versteh mich nicht falsch, mein Junge. Die Ehe ist eine schöne Sache, eine wirklich, wirklich schöne Sache. Vergiss das ja nicht, George. Nein. Wann haben Sie sich verheiratet, Mr. Webb? Wie alt waren Sie da? Ach Gott, das Alter spielt längst nicht die Rolle, George. Im Vergleich zu anderen Dingen. Was wollten Sie sagen, Mr. Webb? Ich? Wie, ja? Wieso? Wollte ich was? Nö. Gestern Abend, da dachte ich an das, was mir mein Vater geraten hatte, als ich mich verheiratete. Charles, sagte er, fang rechtzeitig an zu zeigen, wer Meister ist. Am besten ist, du befiehlst. Wenn auch nicht viel dahinter steckt. So lernt sie gehorchen. Ja, und dann sagte er noch, wenn irgendetwas an deiner Frau dich ärgert, ihre Art zu reden oder irgendwas, am besten, du gehst gleich auf und davon. Mr. Webb, macht dir den Standpunkt. Mr. Webb, also ich glaube, ich könnte nicht das so einfach tun. Ja, ich glaube es nicht. Ich hielt mich auch genau an das Gegenteil von dem, was mir mein Vater geraten hatte. Und ich kann sagen, ich war immer glücklich. So, und jetzt Schluss. George, sag mal, wirst du Hühner haben auf deiner Farm? Was? Wirst du Hühner haben auf deiner Farm? Ja, Onkel Löck hat nie viel davon gehalten, aber ich dachte mir... Ich habe nämlich vor, in unserem Garten einen Versuch zu machen. In kleinem Rahmen natürlich. Ja? Und im Keller hätte ich gern einen Brutapparat. Fein. Charles, erzählst du schon wieder vom Brutapparat? Ja. Ich dachte, ihr zwei würdet etwas Vernünftigeres besprechen. Ja, bitte, Myrtle, wenn du dem Jungen gute Ratschläge geben willst, bitteschön, ich kann hier hinaufgehen und dich mit ihm alleine lassen. Also, mein lieber George, es tut mir leid, aber ich muss dich jetzt hinauswerfen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Mr. Webb, auf Wiedersehen. Wiedersehen, Wiedersehen. Ach, Gott. Myrtle, es gibt noch einen älteren Aberglauben. Wie meinst du das, Charles? Schon die Höhlenbewohner waren der Ansicht, der Bräutigam sollte am Tage der Hochzeit oder kurz vorher nicht mit seinem Schwiegervater allein gelassen werden. Hättest du eigentlich dran denken können, Kind. Nein, danke, danke allerseits, danke. Ich muss hier nochmal unterbrechen. Wir möchten nur wissen, wie alles das begann. Sie wissen, wie das ist. Sie sind 21, 22 und treffen Entscheidungen. Dann sind Sie 70? Sie waren 50 Jahre lang Rechtsanwalt und die weißhaarige Dame an Ihrer Seite hat über 50.000 Mahlzeiten mit Ihnen geteilt. Wie fängt so etwas an? George und Emily werden Ihnen jetzt die Unterhaltung vor Augen führen, Verzeihung, vor Ohren führen, die Sie hatten, als Ihnen zum ersten Mal klar wurde, dass Sie füreinander bestimmt waren. Es ist 3 Uhr. Und Sie kommen aus der Schule. George ist gerade zum Klassenchef gewählt worden. Und Emily zur Klassensekretärin und Kassiererin ernannt. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, wie wichtig das ist. Soll ich deine Bücher nehmen, Emily? Danke. Emily, warum bist du so merkwürdig zu mir? Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, du behandelst mich so komisch. Nun, ich kann dir sehr sagen, George. Du hast dich sehr verändert im Laufe des letzten Jahres. Ich verstehe dich nicht. Und George... Bis vor einem Jahr, da habe ich dich noch gut leiden mögen. Aber auf einmal fingst du an, Baseball zu spielen. Nicht einmal mehr gesprochen hast du mit einem. Also wirklich, du bist sehr eingebildet geworden, ganz aufgeblasen. Alle Mädchen sagen das und das ärgert mich immer, wenn ich das hören muss. Vielleicht bist du jetzt beleidigt, aber ich bereue nicht, dass ich dir das gesagt habe. Ich bin sogar froh, dass du es gesagt hast, Emily. Ich hatte nicht gemerkt, dass eine Veränderung mit mir vorgegangen ist. Es ist halt nicht immer leicht, Fehler von sich fernzuhalten. Ich stelle mir vor, ein Mann müsste vollkommen sein. Und ich glaube, er könnte das auch. Nein, ich glaube, es ist gar nicht möglich, vollkommen zu sein, Emily. Nur mein Vater ist es und so viel ich sehen kann, ist es deiner auch. Ich sehe gar nicht ein, warum du es nicht auch sein kannst. Für ein Mädchen ist es ja nicht so leicht, wie für einen Mann vollkommen zu sein. Mädchen sind leichter zu beeinflussen. Jetzt tut es mir leid, dass ich dir das alles gesagt habe. Ich weiß gar nicht... Warum ich das tat? Nein, nein, ich finde, wenn es die Wahrheit ist, musstest du es sagen. Ich weiß nicht, ob das die Wahrheit ist oder nicht. Mit einmal da scheint es mir überhaupt so ganz unwichtig. Emily, hättest du gern ein Eiscreme-Soda oder sonst etwas, bevor du nach Hause gehst? Danke, George, gern. Hallo, George. Hallo, Emily. Na, was soll's denn sein? Was hast du denn, kleine Miss Webb? Sie hat ihm einen bösen Schreck, Mr. Morgan. Sie wäre beinahe überfahren worden vom Lieferwagen der Eisenhandlung. Aha, so, hier. Also hier trink mal ein Glas Wasser, Emily. Du siehst ganz verstört aus. So, also was soll's denn sein? Oh, Mr. Morgan, bitte für mich eine Erdbeerlimonade, ja? Ja, Erdbeerlimonade, jawohl, bitte sehr. Sagt ja immer, man muss da auf beiden Seiten schauen, bevor man heutzutage über unsere Hauptstraße geht. Es wird jedes Jahr schlimmer. Ich kann mich noch erinnern an die Zeit, da ein Hund den ganzen Tag mitten auf der Hauptstraße liegen konnte, ohne von irgendetwas gestört zu werden. So, hier ist die Erdbeerlimonade. Lassen Sie es gut schmecken. Danke. Das ist aber etwas teuer. Nein, nein, ist schon gut. Wir feiern heute. Emily, ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Ja, was denn? Wenn ich nächstes Jahr auf die landwirtschaftliche Schule gehe, wirst du mir hier und da einen Brief schreiben? Ja, George, sicherlich werde ich das. In den 3 Jahren, die du weg bist, da wirst du vieles von hier vergessen. Grover's Corners ist eine unscheinbare Stadt, verglichen mit den anderen in New Hampshire. Nein, das wirst du nicht erleben, Emily, dass mich nicht alles interessiert, was hier geschieht. Also, das steht für mich fest. Ich werde mir Mühe geben, meine Briefe interessant zu machen. Emily, jedes Mal, wenn ich mit einem Farmer zusammenkomme, frage ich ihn, ob es wirklich notwendig ist, dass man die landwirtschaftliche Schule besucht, wenn man Farmer werden will. Warum, Josh? Und viele von ihnen sagen, es sei nur Zeitverschwendung. Man kann heutzutage alles Nötige aus den Lehrbüchern lernen, die der Staat herausgibt. Ja, Onkel Luck wird alt und es könnte ihm etwas zustoßen. Und da wäre es am besten, wenn ich schon morgen die Farm übernehmen könnte. Glaubst du? Wie du sagst, noch dazu so lange von hier fort sein, an einem fremden Ort zusammen mit fremden Leuten. Ich kann keine bessere Freundin finden als dich und ich brauche nicht fortgehen und andere Leute kennenlernen. Emily, ich gehe nicht. Ich werde es heute Abend mit Vater besprechen. Aber George, du brauchst doch jetzt noch nicht darüber zu entscheiden. Es ist doch noch ein ganzes Jahr bis dahin. Du, Emily, ich bin froh, dass du mir das gesagt hast wegen meiner... Nun, wegen dieser Veränderung in meinem Charakter. Und was du sagtest, war richtig. Nur in etwas hast du dich geirrt. Das war, als du meintest, ich hätte seit einem Jahr niemand beachtet. Bestimmt, du warst eine der wenigen Personen, mit denen ich mich beschäftigte. Ich wollte immer wissen, wo du saßest auf unserer Sporttribüne und wer bei dir war. Wir haben auch oft zusammen gesprochen. Das hat sehr viel für mich bedeutet. George, das Leben ist doch sonderbar. Wie konnte ich das ahnen? Und ich dachte... Hör, Emily, ich will dir sagen, warum ich nicht auf die landwirtschaftliche Schule gehe. Ich finde, wenn du einmal jemanden gefunden hast, den du sehr gerne hast, ich meine jemanden, der dich auch gerne hat, ich meine, der sich für deinen Charakter interessiert. Ich glaube, das ist genauso wichtig wie alle Schulen. Und noch wichtiger. Das finde ich. Ich finde auch, das ist sehr wichtig. Emily. Ja, George? Emily, wenn ich mich bessere und mich wirklich ändere, würdest du, ich meine, könntest du... Ich kann es. Jetzt schon, George. Lange schon. Es ist doch gut, dass ich dich heute getroffen habe. Ja. Warte einen Moment. Ich bring dich gleich nach Hause. Ich muss schnell nach Hause, um Geld zu holen. Ich bin gleich wieder da, Mr. Morgan. Was heißt das, George Gibbs? Willst du damit vielleicht sagen? Jawohl. Da haben Sie meine goldene Uhr zum Pfand, bis Sie mit dem Geld kommen. Aber schon recht. Behalt deine Uhr. Ich gebe dir Kredit. Ich bin in 5 Minuten wieder da. 10 Jahre gebe ich dir Kredit, George, aber nicht einen Tag länger. Dankeschön, Emily. Dankeschön, George. Dankeschön, Mr. Morgan. Bevor wir zur Hochzeit kommen, wollen wir aber noch etwas wissen. Wir wollen wissen, wie die Eltern die Sache aufgenommen haben. Herr Doktor, Mrs. Gibbs, dürfte ich Sie da mal bitten, ja? Gerne. Bitte schön. Julia, komm, lass mal das Bügeln jetzt. Ich hatte eine längere Aussprache mit dem Jungen. So? Er will Emily heiraten, sobald er mit der Schule fertig ist. Dann wollen sie zusammen auf die Farm gehen. Er war immer begeistert für die Landwirtschaft. Das hat er von meiner Familie. Na, zum Heiraten ist er entschieden zu jung, Julia. Ist doch noch ein grüner Bengel. Ich kann mir einfach nicht als Familienvater vorstellen. Ich auch nicht, du hast recht. Aber er ist so ein guter Kerl und ich möchte ihm nicht wünschen, dass er allein dort draußen sein muss. Ja, Julia. Frank, ich habe Emily beobachtet. George kann sich gratulieren, wenn du an all die anderen blöden Mädchen denkst. Ja, aber Julia, sie mag George und heiraten... Der eigensinnige, verwöhnte Lausbub. Ja, ich weiß, Frank. Sag mal, was machst du eigentlich mit deinen Kragen? Nagst du daran? Ich hab sowas bei einem Mann noch nicht gesehen. Komm, lass doch mal das Bügeln. Julia, weißt du, was eine meiner größten Befürchtungen war, als ich dich heiratete? Ach, hör doch auf, Frank. Ich dachte, unser Gesprächsstoff würde nicht länger als 14 Tage reichen. Ich hatte Angst, wir müssten unsere Mahlzeiten ohne ein Wort zu reden runterschlingen. Und dabei haben wir uns doch jetzt über 20 Jahre unterhalten, ohne dass wir je in Verlegenheit gekommen wären. Na ja, einmal vom guten Wetter, einmal vom schlechten Wetter. Die Auswahl ist nicht groß, wenn ich nicht wäre, die immer wieder etwas Neues fände. Also, was meinst du denn, Julia, was meinst du? Sollen wir den Jungen so mir nichts hier nicht heiraten lassen? Myrtle und Charles Webb sind einverstanden. Sie finden, es sei das einzig Richtige, die jungen Leute ins Wasser zu schmeißen. Sie werden dann selbst zeigen, ob sie schwimmen können. Ja, überhaupt muss das jetzt gleich entschieden werden. Also ich sehe schon, du willst die Verantwortung wieder auf mich abschieben. Also ich gehe rauf und rede noch ein Wort mit ihm, bevor er zu Bett geht. Nein, halt, wacht noch. Nein. Geh und sag sie. Was wolltest du sagen, Julia? Ja, weißt du, ich dachte an die Zeiten, die wir durchgemacht haben in den ersten Jahren, als George und Becky noch klein waren. Wenn du um 3 Uhr morgens mit ihnen im Zimmer auf und ab gehen musstest. Dann kam der Keuchhusten. Dann die Zeit, wo George die Treppe runterfiel. Wir waren ungefähr 25, wir beide. Es ist doch schön, wie man alles Schwere vergisst. Ja, Frank, geh hinauf und sag's ihm. Du musst aber dabei sein, Julia. Es ist doch ein wichtiger Moment. Also, ich rufe ihn runter. George! George! Ja, Daddy? Kannst du einen Augenblick runterkommen? Mutter und ich möchten mit dir reden. Danke, danke schön, danke schön. Also, das können wir uns, glaube ich, sparen. So, jetzt sind wir soweit. Jetzt können wir zur Hochzeit übergehen. Auch bei einer wirklich schönen Hochzeit sind die Leute so aufgeregt, dass viele Dinge die Gemüter verwirren. Wir dachten, das sollte in unserem Hörspiel auch so sein. Zum Beispiel Frau Webb, die Arme, ist ganz durcheinander mit ihren Gedanken. Also ich sehe nicht ein, warum ich heulen sollte. Worüber denn? Ja, heute Morgen beim Kaffee, da konnte ich nicht anders. Als ich Emily ansah, da saß sie bei ihrem Frühstück wie immer während dieser 17 Jahre. Jetzt ist das alles anders und ich werde von nun an nicht mehr dabei sein. Und Emily? Emily, plötzlich sagte sie, ich bringe keinen Bissen hinunter, und ihr Kopf sank auf den Tisch herab und sie weinte. Nein, ich muss es noch sagen. Wissen Sie, eigentlich finde ich es herzlos, dass wir unsere Mädchen so auf diese Art in die Ehe schicken. Ich hoffe nur, dass ihre Freundinnen ihr das eine oder das andere gesagt haben. Es ist herzlos, ich weiß. Ich brachte es einfach nicht fertig. Ich selbst war ja damals blind wie eine Fledermaus. Die ganze Welt ist verdreht in dieser Beziehung. Das ist der wunde Punkt. Ah, da kommen sie. Hallo, George. Psst. Du, wenn etwas schief geht, ruf uns hinein. Wir wissen schon Bescheid. James. George, schau nicht so unschuldig da rein, du alter Schwerenöter. Aber wir wissen schon, woran du denkst. Blamiere nur unsere Mannschaft nicht, alter Junge. Nun, lieber ging ich wieder zur Schule. Ich will nicht heiraten. Was hast du, George? Mama, ich will noch nicht erwachsen sein. Warum drängt ihr mich alle so? Aber George, du wolltest es doch. Warum muss ich überhaupt heiraten? Höre, Mama, ich frage dich zum letzten Mal. Nein, George, du bist jetzt ein Mann. Mama, nie hörst du zu. Ich will noch gar kein Mann sein. Warum George, sollte... George, wenn dich jemand hört, genug jetzt. Ich muss mich ja schämen. Was ist? Ich hab geträumt. Wo ist Emily? Du meine Güte, war das ein Schrecken? Was denn? Warum schaust du so komisch dran? Kopf hoch, Mama. Ich heirate ja. Lass mich noch einen Moment atmen, schön. Und Mama, die Donnerstagabende hältst du frei. Wir kommen jeden Donnerstag zum Abendessen, Emily und ich. Du wirst sehen. Mama, warum weinst du denn? Komm jetzt, wir müssen uns bereithalten. Da kommt die Braut. Nie fühlte ich mich so allein in meinem ganzen Leben. Und George, der drüben sieht aus, so. Ich hasse ihn, ich möchte tot sein. Und Papa, Papa. Emily, was ist dir? Es ist mir... Fehlt dir was? Papa, ich möchte nicht heiraten. Aber Emily, Das wird schon werden. Warum kann ich denn nicht bleiben, wie ich bin? Komm, gehen wir fort. Nein, nein, Emily. Kind, komm, nur überleg dir's, Emily. Weißt du nicht mehr, was du immer zu mir gesagt hast? Immer sagtest du, ich sei deine Tochter. Überall könnten wir gehen. Komm doch fort. Ich werde für dich arbeiten. Ich kann doch den Haushalt. Kind, du darfst nicht an sowas denken. Du bist aufgeregt, Emily. Nun komm jetzt. Du heiratest den besten Jungen der Welt. George ist ein feiner Kerl. Aber Papa... Oh, da sind sie. George, ich gebe dir meine Tochter. Glaubst du, sie wird gut aufgehoben sein bei dir? Sicherlich, Mr. Webb. Ich hoffe es. Emily, ich werde mir Mühe geben. Ich liebe dich, Emily. Ich brauche dich. Nun, wenn du mich lieb hast, dann hilf mir, wenn mich nur jemand lieb hat. Sicher, Emily. Wenn ich krank werden sollte oder wenn ich mir sonst nicht zu helfen weiß, so meine ich das. Ich will es versuchen. Ich will es versuchen, Emily. Und ich meine, für immer. Verstehst du mich? Für immer. Oh, nur kommt jetzt, Kinder. Kommt, sie warten auf uns. Seht ihr, jetzt wird alles noch gut werden. Nur kommt schnell, kommt. Willst du, George, dieses Mädchen Emily zur Frau nehmen? Eine entzückende Hochzeit. Ich habe nie eine so reizende Hochzeit gesehen. Ich liebe schöne Hochzeiten. Sie nicht? Ist sie nicht eine entzückende Braut? Ja. Willst du, Emily, George zu deinem Mann nehmen? Ja. Während wir der Musik lauschten, sind wieder die Jahre ins Land gegangen. Diesmal dreimal so viel, liebe Freunde. Nun ist es Sommer 1913. Allmählich verändert sich Grover's Corners. Pferde sieht man immer seltener, Farmer kommen jetzt im Fortwagen zur Stadt. Am größten ist der Unterschied bei den jungen Leuten. Sie möchten immer ins Kino gehen, sie möchten Kleider haben, wie sie sie dort sehen, sie möchten Großstädter sein. Jedermann verriegelt jetzt auch nachts seine Haustür. Einbrecher sind zwar noch keine da gewesen, aber jedermann in der Stadt hat schon davon erzählen hören. Und doch, im Ganzen, unsere kleine Stadt ist, nehmt alles nur in allem, doch unsere kleine Stadt geblieben. Sie müssen mich an diesem Sommertag auf den Friedhof begleiten. Ja, unsere kleinen Ereignisse machen das leider notwendig. Aber die Schönheit des Friedhofs wird sie vielleicht entschädigen. Hier sind die alten Grabsteine, von denen ich schon einmal sprach, die von 1670 bis 1680. Überzeugte Menschen, die von weit her kamen, um unabhängig zu sein. Im Sommer spazieren dann die Leute umher und lachen über die komischen Worte, die auf den Grabsteinen stehen. Aber das tut niemand weh. Und jetzt gehen wir auf den neuen Teil des Friedhofs hinüber. Hier liegen, bitte erschrecken Sie nicht, einige gute Bekannte von uns. So zum Beispiel Mrs. Gibbs und hier liegt Mr. Stimson, der Organist an der Gemeindekirche und da drüben Mrs. Holmes, der diese Hochzeit so gefallen hat. Erinnern Sie sich noch? Wir sind froh, Sie an einem so schönen Ort zu wissen. Und wir selbst kommen auch hinauf, wenn unsere Zeit dann um ist. Und jetzt möchte ich Ihnen ein paar Dinge sagen, die Sie schon wissen. Sie wissen sie so gut wie ich, aber Sie beherzigen sie nicht oft genug. Jeder weiß, es gibt etwas Ewiges. Nicht Häuser, nicht Namen, nicht die Erde, nicht einmal die Sterne. Jeder fühlt in sich, es gibt etwas, was ewig ist. und es hat irgendwie mit dem Menschen zu tun. Alle großen Männer, die je gelebt haben seit 5000 Jahren, haben uns das gesagt. Und doch werden sie überrascht sein, wie die Leute immer wieder die Gewissheit verlieren. Es gibt etwas tief innen, das ewig ist, am Menschen. Sie wissen so gut wie ich, die Toten bleiben nicht sehr lange an uns Lebenden interessiert. Allmählich, allmählich lassen sie die Erde los. Sie entwöhnen sich von der... Ja, so möchte ich das ausdrücken. Sie entwöhnen sich von der Erde. Sie bleiben hier, solange der irdische Teil von ihnen vergeht und zerfällt. Und während der Zeit werden sie langsam gleichgültig gegen das, was in Grovers Gornas vor sich geht. Sie warten. Ja, sie warten auf etwas. Sie fühlen es, was kommen wird. Etwas Wichtiges, etwas Großes. Solange es aber noch nicht so weit ist, solange leben sie noch immer lebhaften Anteil an den Wichtigkeiten der Lebenden. Wir spielen jetzt eine zarte, traumhafte Musik, die ihnen klingt, wenn die Toten sich unterhalten. Das wird vielleicht besser sein für ihr Verständnis. Der Regen kann nicht schaden. Richtig. Sicher war alles wieder hundetrocken. Es sieht zwar nicht aus, als ob es anhalten würde. Lemuel, erinnern Sie sich an das Hochwasser anno 79? Alle Brücken weggeschwemmt, bis auf eine einzige. Da kommt mein Neffe Sam von meiner Schwester Carrie, der Sohn, Sam Craig. Mir ist es immer peinlich, wenn die noch nicht Gestorbenen in der Nähe sind. Timen. Mit ihrem ewig gleichen Unsinn und dieser übertriebenen Lust am Leben. Beruhigen Sie sich, Simon. Die Lebenden konnten das natürlich nicht hören. Es sind nämlich ein paar Lebende gekommen. Jost Toddert, der Friedhofsaufseher, der ein frisch geschaufeltes Grab inspiziert, und einer, der Grovers Gornas verlassen hatte, um nach dem Westen auszuwandern. Tag, Jost Toddert. Tag, Tag. Ach, lass doch sehen, kenne ich Sie? Ich bin Sam Craig. Ach, du mein Trost, lebendig und leibhaftig. Ich habe nicht gewusst, dass Sie zurückgekommen sind zu dem Begräbnis. Sie waren lange Zeit fort, Sim? Ja, über 12 Jahre. Ja, ja. Sehr traurig, unser heutiger Gang, nicht? Samuel? Ja, ja. Tja, ja. Ich sage immer, ich hasse mein Amt, wenn es einen von den Jungen getroffen hat. Hm. Da liegt ja Tante Julia. Ja. Dr. Gibbs hat seine Frau vor 3 Jahren verloren. Und heute trifft ihn schon wieder so ein harter Schlag. Simon Stimson? Das war da auch unser Organist in der Kirche. Wir sagten immer, seinen Säufer. Ja, ich glaube, diese Musiker sind ein Menschenschlag für sich. Hat sich das Leben genommen. Ach, wirklich? Hat sich in der Dachstube aufgehängt. Woran starb sie eigentlich? Wer? Meine Cousine Emily. Ach, das wissen Sie nicht. Sie hatte ein Kind bekommen sollen. Warten Sie, heute ist Freitag. So, heute ungefähr vor einer Woche. War das Kind am Leben? Nein. Es war ihr zweites Kind. Sie hat noch einen Jungen von ungefähr 4 Jahren. Aber entschuldigen Sie mich jetzt, ich sehe Sie kommen. Da kommen Sie. Wer ist denn die gestorbene Julia? Emily Webb, meine Schwiegertochter. Mein Gott, muss das heute schmutzig sein, ihr Herauf. An was ist sie gestorben, Julia? Kindbett. Kindbett. An sowas habe ich lange nicht mehr gedacht. Mein Gott, war das Leben nicht furchtbar. Und doch auch wunderbar. Wunderbar. Simon. Ich erinnere mich an Emilys Hochzeit. War sie nicht entzückend? Und wie sie vorgelesen hat, das Gedicht beim Schulbesuchstag. Emily war eines der gescheitesten Mädchen, das je bei uns zur Schule ging. Ich machte noch einen Besuch in ihrem neuen Häuschen kurz vor meinem Tod. Ein entzückendes Häuschen. Es liegt an der Straße, wo wir wohnen. Gerade neben dem Elkschen Gut, erinnerst du dich schon? Mit dem kleinen See, wo wir am Nationalfeiertag immer hingingen. Ich hatte das Lied immer gern. Ich habe gehofft, sie würden singen. Meine zweite Frau, kennt alle Verse der Kirchenlieder, die es gibt. kann sie alle auswendig hersagen. Hallo. Hallo, hallo, Frau Gibbs. Hallo, Mama Gibbs. Emily. Hallo. Mein Liebes, ruh dich ein wenig aus. Wie dumm die noch nicht Gestorbenen alle aussehen. Schau sie jetzt nicht an, mein Liebes. Gleich werden sie gehen. Ich möchte, ich wäre schon lange hier. Das ist nicht schön, neu zu sein hier. Oh, guten Tag, Mr. Stimson. Guten Tag, Emily. Mama Gibbs, George und ich haben aus der Farm gemacht, was nur menschenmöglich war. Und die neue Scheune, die hätten wir dir gerne gezeigt. Und den großen langen Brunnen aus Zement für die Viehtränke. Wir haben das aus dem Geld gekauft, was du uns vermacht hattest. Dass ich euch? Ja, die Erbschaft. Es waren über $350. Ja, ja, richtig, Emily. Für George wird es nun nicht mehr dasselbe sein, ohne mich. Aber eine feine Farm ist es geworden. Die noch nicht Gestorbenen haben kein Verständnis, nicht? Nicht viel, Emily. Nicht viel. Wie in kleine Kisten eingeschlossen kommen sie mir vor. Mein Junge ist heute bei Mrs. Carter. Oh, Mr. Carter, mein kleiner Junge verbringt den heutigen Tag bei Ihnen zu Hause. Das freut mich. Oh ja, ist er für sein Leben gerne da. Mutter Gibbs, wie lange hält das Gefühl an, noch zu denen zu gehören? Psst, Geduld, Liebes. Ich weiß schon. Sieh mal, jetzt sind sie fertig. Jetzt gehen sie. Ein bisschen kühler ist es geworden. Ja, etwas hat er abgekühlt, der Regen. Bei diesem Nordostwind nicht verwunderlich. Es könnte sich noch aufhellen bis zum Abend. Aber Mutter Gibbs, man kann wieder zurück. Man kann noch einmal zurück dort ins Leben. Das spüre ich. Ja, natürlich kannst du das. Ich kann zurück und all die Tage noch einmal erleben. Tu es nicht, Emily. Ja, nicht, Emily. Es ist nicht, was man sich davon verspricht. Aber ich will hier keinen traurigen Tag aussuchen. Ich will einen glücklichen erleben. Du erlebst aber nicht nur. Du beobachtest dich selbst dabei. So? Und während du beobachtest, da siehst du etwas, was die dort unten nicht kennen. Du siehst die Zukunft. Du weißt, was später geschehen wird. Ja, aber ist das schlimm? Und das ist nicht der einzige Grund, warum du es nicht tun solltest, Emily. Wenn du erst einmal länger hier bist, wirst du sehen, dass unser Leben hier im Grab nichts ist als eine Hoffnung. Die Hoffnung darauf, dass wir alles Irdische vergessen und nur noch an das denken, was uns drüben bevorsteht. Aber Mutter Gibbs, wie kann man denn das Leben vergessen? Ich weiß von nichts anderem. Ich hatte doch nichts anderes. Mr. Stimson, sind Sie noch mal zurückgegangen? Nein. Und Sie, Mrs. Holmes? Oh, Emily, es ist nicht ratsam, wirklich nicht. Wir können dir nur abraten. Es ist nicht, was man sich davon verspricht. Ich muss es aber selber erfahren. Jedenfalls suche ich mir einen glücklichen Tag aus. Ich möchte gern meinen 12. Geburtstag. Na gut, also den 11. Februar 1899, einen Dienstag. Soll es eine bestimmte Tageszeit sein? Oh, ich will den ganzen Tag. Na, dann müssen wir wohl am frühen Morgen anfangen. Die Sonne kommt. Oh, die Hauptstraße. Da ist ja Mr. Morgans Laden, wie er war, bevor er ihn hat umbauen lassen. Ja, es ist 1899, vor 14 Jahren. Ja, das ist die Stadt, wie ich sie kannte, als ich noch ein kleines Mädchen war. Und da ist ja unser alter Gartenzaun, der rings um das Haus ging. Oh Gott, ich habe das alles vergessen. Und ich hatte es doch so lieb. Sind Sie drinnen? Ja, deine Mutter kann jeden Augenblick herunterkommen. Wirklich? Weißt du noch, dein Vater war ein paar Tage verreist. Er kam mit dem ersten Morgenzug nach Hause. Nein. Er musste in seinem ehemaligen College einen Vortrag halten. Oh, da kommt auch ein Newser mit seinem Kinnwagen. Ja, sind alle da. Und da der Polizist, aber er ist tot, nicht wahr? Er starb. Oh, Bessie, Bessie, guten Morgen, Bill. Morgen, Harry. Früh auf den Beinen. Er kommt von einer Rettungsaktion. Ist einer beinahe erfroren drüben im Polenviertel. Er hatte sich im rauschenden Schnee schlafen gelegt. Oh, das ist ja Joe Cole. Morgen, Mr. Warren. Morgen, Howie. Oh. Kinder, Wallace, Emily, aufstehen. Mama, ich bin hier. Oh, wie jung Mama aussieht. Ich wusste nicht, dass sie so jung aussehen kann. Ihr könnt herunterkommen und euch beim Pferdfeuer anziehen, wenn ihr wollt. Aber macht schnell. Morgen, Mr. Newsom. Boah, ist das kalt. kalt. 10 Grad unter, Mrs. Webb, bei uns drüben. Mama, ich finde die blaue Schleife nicht fürs Haar. Du musst nur die Augen aufmachen, Kind. Ich habe sie dir hergelegt auf die Kommode. Wenn es eine Schlange wäre, dann würde es dich beißen. Ach ja. Morgen, Bill. Da ist Papa. Morgen, Mr. Webb. Früh sind Sie heute. Ja, ich bin eben angekommen. Ich war schnell in meinem ehemaligen College. Gab's hier was Besonderes? Well, heute Morgen haben sie mich alarmiert. Bei den Polen drüben war einer gefroren. Oh, da setzen wir die Zeitung. Oh, so schlimm war's nicht. Oh, Papa. Morgen, Mutter. Wie ist die Gang, Charles? Oh, ganz gut, glaube ich. Hab ihnen was erzählt. Sonst alles in Ordnung? Ja, ich kann nicht sagen, dass irgendwas Besonderes war. Ordentlich kalt war's. Ja, es ist nicht mehr christlich. Was ich noch sagen wollte. Ja, waren keine Fehler in der Zeitung. Nicht, dass ich es bemerkt hätte. Der Kaffee wartet auf dich. Na, wo steckt denn das Geburtstagskind? Du halt sie jetzt bloß nicht auf, Charles. Du siehst sie dann beim Frühstück. Beeilt euch ein bisschen, Kinder. Sie ist 7. Ich will euch nicht noch mal rufen. Oh, ich ertrag das nicht. So jung sind sie und schön. Warum mussten sie alt werden? Morgen, Mama. Ich gratuliere zum Geburtstag. Ich wünsche dir recht viel Glück, mein Kind. Auf dem Küchentisch warten ein paar Überraschungen. Mama, aber... Oh, ich kann nicht. Ich kann nicht. Das im blauen Papier ist von Tante Carrie. Und wer das Postkartenalbum gebracht hat, das wirst du wohl erraten. Hm? Oh, Josh, das hatte ich ganz vergessen. Und das im gelben Papier ist etwas, was ich für dich auf dem Boden unter Großmamas Sachen gefunden habe. Mama, schau mich doch einmal an. So, wenn du mich wirklich siehst. Mama, 14 Jahre sind vergangen. Ich bin tot. Du, Mama, bist Großmutter. Ich habe Josh geheiratet. Josh, gib's, Mama. Willis ist auch gestorben. Es war schrecklich für uns, erinnerst du dich nicht? Aber gerade jetzt sind wir für eine Weile alle beisammen, Mama. Gerade jetzt sind wir eine Weile glücklich, Mama. Einer soll den anderen ansehen, jetzt! Welles hat auch etwas für dich. Er hat es in der Handarbeitsstunde gemacht. Und er ist sehr stolz darauf, du, dass du es auch gebührend bewunderst, ja? Ich kann. Oh, das geht alles zu schnell. Wir haben nicht einmal Zeit, uns anzusehen. Ich habe mir das nicht so vorgestellt. So, also war das. Und wir hatten es nie bemerkt. Bringen Sie mich zurück den Hügel hinauf zu meinem Grab. Ja. Aber vorher noch. Halt. Noch einen Blick. Leb wohl. Leb wohl, Welt. Leb wohl, grobes Korn. Vater, leb wohl und Mama. Aber euch sag ich auch adieu, ihr Sonnenblumen und Heliotrop, den Uhren, die in den Wänden ticken. Von allem nehme ich Abschied. Von dem frisch gebügelten Kleidchen, dem dampfenden Bad, einschlafen im weichen Bett und aufwachen am frühen Morgen. Du Welt, du bist zu schön. Zu schön, als dass es jemals ein Mensch ermessen kann. Gibt es Menschen, die das Leben ergründen, während sie leben? Können sie das jemals? Nein. Vielleicht die Heiligen und die Dichter. So ein sind wenig. Die Menschen also. Blind. Schau, es wird heller. Die Sterne kommen. Oh, Mr. Stimson. Warum habe ich nicht hören wollen? Jetzt weißt du es. Das war es, das Leben. Herumirren in einem Nebel von Ungewissheit. Die Zeit vergeuden, als ob man Millionen Jahre zur Verfügung hätte. Immer abhängig von irgendeinem selbstsüchtigen Wahn. Das ist das glückliche Dasein, in das du zurück wolltest. Was Sie da sagen, ist nicht die reine Wahrheit, Simon Stimson. Das wissen Sie ganz genau. Lemuel, der Wind wird stärker, glaube ich. Oh Gott, ich muss an so vieles denken heute Abend. Sehen Sie, was Sie angerichtet haben, Sie mit Ihrem rebellischen Geist? Uns so aufhetzen zu wollen. Emily, sieh den Stern dort oben. Ich habe vergessen, wie er heißt. Ich kenne bald alle Sterne, aber die Namen behalte ich nicht. Mein Junge war Seemann. Der kannte sie alle. Am Abend konnte er unter der Tür sitzen und alle mit Namen aufzählen. Ja, das war schön. Sterne sind gute Gesellschafter. Freilich, freilich. Sehr richtig. Da kommt schon wieder einer von den Lebenden an. Sonderbar. Um die Zeit gehört doch längst keiner mehr von denen hierher. Du meine Güte. Mutter Gibbs, es ist Josh. Psst, Kind, ruh dich aus. Es ist Josh. Und Joel, mein Junge, der alle Sterne so gut kannte, sagte, es brauche Millionen Jahre, bis dieser Streifenlicht auf der Erde angekommen sei. Man sollte es nicht für möglich halten, aber er hat es gesagt. Millionen Jahre. Hab's auch schon sagen hören. Es ist Josh Gibbs, der da so weint. Der junge Witwer. Aber die Toten sind gar nicht mit seinem Kummer einverstanden. Wie kann man sich nur so gehen lassen? Wie kann man sich nur so gehen lassen? Mutter Gibbs. Ja, Emily? Sie haben kein Verständnis, nicht? Nicht viel, Emily, nicht viel. Fast alles schläft schon in Grover's Corners. Nur noch ein paar Lichter brennen. Shorty Hawkins am Bahnhof unten hat eben den Zug nach Albany passieren lassen. Und in der Schenke sind noch ein paar Leute auf und schwatzen. Ja, es hält tatsächlich auf. Da oben die Sterne machen ihre alte, alte Reise kreuz und quer am Himmel. Die Gelehrten sind sich noch nicht einig, aber man nimmt wohl an, es gebe dort oben keine lebenden Wesen. Sie sind nur Kalk oder Feuer. Nur gerade dieser eine Stern hier unten, diese dumme Erde, strengt sich so an, etwas Besonderes aus sich zu machen. Und unsere kleine Stadt macht mit. Warum auch nicht? Soll gerade sie gescheiter sein als alle anderen? Ja, das war es. Gute Nacht, liebe Freunde. Und denken Sie manchmal mit guten Gedanken an unsere kleine Stadt zurück.